Gras kriegen, Füße eingeschlafen sind, als wären so über 100.000 Insekten in dir drin. Ja. So ungefähr fühle ich mich jetzt bei diesem Beat. Ich muss so zappeln und so wackeln, ja, ich zittere schon wie ein Parkinson-Patient, der was anderes nicht kennt, der von Krankenschwestern an sein Bett gefesselt schlecht pennt und jede Nacht flennt, weil der Vollmond scheint. Das Licht fällt auf sein Gesicht und er schreit: Lasst mich raus, ihr Mixer! Keiner kann ihn hören, nun genauso fühle ich mich. Ich kann sagen, was ich will, doch ihr versteht mich nicht. Rap ist kein Befreiungsschlag, Künstler zu sein ist hart. Man wird kritisiert, auch wenn man sich nicht blamiert. Das kann ihn den Verstand und den Sinn für Kunst rauben. Sehe ich aus, als wolle ich euch alles abstauben? Ihr könnt Gedanken lesen, liest meine, sagt mir was. Denn wie ich zu sagen pflege, ihr behandelt Rap wie Schach. Jeden Zug, den man macht, ist nicht nur alles entscheidend. Es ist so, dass man sich fragt: Muss ich an mir fallen? Tut mir leid, was, wieso? Entschuldige ich mich, ich bin doch nicht schuld, dass sich alles dreht oder nicht, alles dreht sich. Ja, so ähnlich wie ein Trip auf Alkohol, mein Schädel platzt eklig. Ich glaube, mir wird schlecht. Das Schlimme daran ist Genie und Wahnsinn, schön verpackt in meinem Gehirn. Es war drin, als ich zur Welt kam und dann die Welt sah, alles war so seltsam. Ich wollte weg, dann kam es dazu, dass ich älter und älter und älter wurde. Und auf einmal war ich nicht mehr dieser kleine Junge. Ein Gedankenstrom kommt und löst Ideen aus. Blut fließt durch mein Gehirn. Ich schreib den Text auf. Es ist so pracht, ich bin da. Der psychopathische, aber sympathische Rapper. Das Kranke an mir ist, dass ich talentiert durch die ganzen Straßen und Gassen herumstolziere. Krankhaftes Verhalten führt zu Dauerdepressionen. Aggressionen werden darin angebaut. Das sind Emotionen, die sich stark in mir ausgeprägt haben. Doch mein Kopf platzt an manchen Tagen. Es ist die Musik, die mir diese Kraft gibt, eine Welle des Wahnsinns. Doch es geht schief, ich bin ein Psycho in diesem Lied. Der Einzige, der mir helfen kann, sind Sie. Herr Doktor, was geht in meinem Kopf vor? Schluss mit dem Experiment, sofort!